Bestimmte Gruppen, so die Annahme, teilen gelebte Erfahrungen, die andere prinzipiell nicht haben können. Daraus folgt die These, dass man über bestimmte Themen wie sexuelle Belästigung, Diskriminierung oder Traumata nur sprechen darf, wenn man die Erfahrung nachfühlen kann, was in diesem Fall mehr als bloße Empathie bedeutet, nämlich dass man sie selbst gemacht hat. Eine Strategie von Identitätspolitikern ist daher, den Außenstehenden ohne Leiterfahrung zu sagen, sie sollten schweigen und zuhören, statt ein moralisches Werturteil abzugeben, sei es nun positiv oder negativ. Zuhören ist immer wichtig, und es ist oft erschütternd, wie die Erfahrungsberichte unter den Hashtags MeToo Sexismus und MeToo geschrieben M-E-T-W-O Rassismus zeigen. Man hat den Eindruck, jede Frau wurde schon einmal belästigt, jeder Deutsche mit ausländischen Wurzeln beleidigt und ausgegrenzt. Und natürlich kann jemand, der niemals rassistisch beleidigt oder sexuell belästigt wurde, nicht mit Autorität darüber sprechen, wie sich das am eigenen Leibe anfühlt. Doch der Mensch hat die erstaunliche Gabe der sozialen Intelligenz, mit der er verstehen kann, was in anderen vor sich geht. Mit unserer Empathie können wir uns in andere hineinfühlen. Um ein ganz alltägliches Beispiel zu nennen: Wenn sich ein Freund das Schienbein stößt, haben wir eine Vorstellung davon, dass es wehtut, auch wenn wir sicherlich in diesem Moment nicht denselben Schmerz wie er empfinden. Selbst wenn Erfahrungen wie dauerhafte Diskriminierung oder Foltererlebnisse sicherlich so extrem sind, dass wir uns nicht oder nicht vollständig in die Opfer einfühlen können, haben wir dennoch Mitleid mit ihnen. Wir können nicht sagen, wie es sich anfühlt, aber mit Bestimmtheit, dass es furchtbar ist. Um das zu wissen, müssen wir die Erlebnisse zum Glück nicht am eigenen Leib erfahren. Sonst könnten wir niemals beurteilen, dass ein verfrühter Tod schlimm ist. Die Auffassung, dass die gelebte Erfahrung notwendig für Wissen, Empathie oder Mitleid ist, entspringt einem Missverständnis über die menschliche Natur.